Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von 5 Geschwistern aus 4 Bundesländern. Geht los. Dann machen wir auch eine Sonderfolge. Machen wir jetzt hier. Genau. Ah, was Berlin kann, können wir schon lang. Und Hamburg, ne? Und Hamburg. So, Jungs. Ja. Oh ja, warte. Was war das? Ja, genau. Meine ist voller. Erstmal Feierabendbier. Ja. So. Ah, ja. Feierabend, wie das duftet. Lalalalalala. Die Pommersche aus dem Buchenrauch. Frisch auf den Tisch, so ist der Brauch. Ach so, naturgetrübt und das schmeckt man auch. Nee, das war auch wieder vergessen. Naturgetrübt und das schmeckt man auch. Nee, das war was anderes. Oh Gott. Ah. Wir haben ja da gleich eine Stelle, wo wir das Product Placement machen. Ja. Ja, genau, da wollte ich dich fragen, wie du dir das vorgestellt hast. Genau, da wollte ich eben drüber sprechen. Ja, das können wir schon mal versuchen. Am tollsten wäre ja, wir würden da alle eine Bierflasche zünftig aufreißen. Da weiß ich nur nicht. Die plöppen aber nicht, die machen nur Zisch. Wenn wir dann beim achten Versuch sind, ach so, müssen wir nachher Biersuppe kochen. Das ist geil. Habt ihr das ganze Bier getrunken? Nein, wir haben nur die Flaschen aufgemacht. Das haben die ganzen ablaufenden Tassen hier in der Bude stehen. Ja. Super. Nee, im Gegensatz zu dem Skript. Ja. Würde ich, Sam ist noch nicht da. Naja, gut, da können wir ihm gleich nochmal sagen. Das weiß ich nicht. Genau. Das kriegt er dann mit. Im Gegensatz zu dem Skript machen wir da Folgendes. Wenn der Ochse sagt, da hat sich dieser Augustiner, dann steht ja hier im Skript Plöpp und der Esel Plöpp, ne? Ja. Und meine Idee ist die, wir nutzen mal das Teamspeak ein bisschen laggt. Und wenn wir da hat sich dieser Augustiner, wenn wir da sind, dann brüllen alle gleichzeitig Plöpp. Sollen wir probieren? Ja. Ja, also. Ja. Da hat sich dieser Augustiner Plöpp! Genau. Oh so. Und dann, Gérard, musst du Lachen einstellen. Ja, an dieser Stelle unterbrechen wir das Krippenspiel für eine Produktplacement der Augustiner Brauerei München. Augustiner Helm. Oh, Entschuldigung. Musst du nur die Nase zuhalten, Gérard, dann klingt schon alles anders. Mach mal, probier mal. Ach ja, stimmt. Ich hatte eher noch das Problem, dass ich heute den ganzen Tag dieses Wort Product Placement echt geübt habe. Product Placement. Ja, so mit Englisch. Product Placement. Ich habe es ja so mit Englisch. Ne? Ja, Product Placement. Wir machen ein Product Placement in einem Lost Place. Das ist gut. Das ist aber auch egal, wie du gleich Product Placement aussprichst. Ja, du hast so viele Anläufe, bis es passt. Und aus dem Off nicht mit vorlesen. Ja, okay, das habe ich schon ausgeklammert. Habe ich mir schon weggelöscht. Genau, habe ich schon mit Tippex überstrichen. Aus dem PDF rausgestrichen auf dem Bildschirm. So. Ah. Ja, wow. Das habe ich jetzt verstanden. Also, ne, du sagst, da hat sich dieser Augustiner und dann plöpp. Genau. So, das dürfen wir ja, auf Twitter kann man das ja nie tun. So ein Plöpp in die Runde rufen. So richtig brüllen, ne? Ja. Ja, ich meine, wenn Esel vorliest, auch Hashtag Plöpp, hört sich auch doof an, ne? Ja. Hashtag Esel Doppelpunkt Hashtag Plöpp. Esel Doppelpunkt Hashtag Plöpp. Ah. Wie der Esel bei, wo ist denn der? Dieser ultra gechillte Esel in so einem Comic, hier mit dem Bär. Ach, ich komme gleich drauf. Was? Ja, der Winnie, der Charmin, oder bei Winnie Pooh, der Esel. Der ist ja auch IA. Ach, IA. Genau, der immer seinen Schwanz verliert. Genau. Mein Schwanz, Christopher Robin, mein Schwanz ist schon wieder weg. Ja, das wird ich gerne gescheuert, wenn ich so im Hof rumlaufe. Ja. Da hänseln mich die anderen in der Eselschule immer. Jo, wir befinden uns in einem Stall in Bethlehem. Warum liegt denn hier Stroh rum? Oh, das wäre geil gewesen. Ich weiß nicht, ob Frank das, den kennt, das Internet-Meme mit dem Stroh. Nee, ehrlich nicht. Gib einfach bei nicht. YouTube ein, warum liegt der Stroh rum? Du weißt direkt den Karlauer des Jahres. Das wäre so geil fürs Internet. Nein, das muss ja familienfreundlich sein. Wir sind ja nur zu Gast Stroh mit diesem Krippenspiel. Das ist ja nicht für uns. Wir befinden uns in einem Stall in Bethlehem, irgendwann vor über 2000 Jahren. Und die Frage stellt sich, warum liegt da eigentlich Stroh rum? Ist auch schon spät am Abend. Ist auch so spät. Und im Stall, da brennt noch Licht. Ach so. Ja, wir könnten natürlich auch noch eine B-Version machen in der Rheinischen Mundart. Ach so, ich dachte die FSK 18 Version. Ach so. Ja, die ist auf der Rückseite zu finden. Die ist auf der B-Seite, genau. Auf der Rückseite des PDF. Du musst jetzt den Bildschirm umdrehen. Ja. Da musst du wohl bei dem Esel, wenn der IA schreibt, muss halt I wegstreichen. Ihr müsst jetzt euer Handy umdrehen, dann habt ihr genau, die B-Seite. Das ist die B-Seite. Die am I holding it wrong? Yeah, maybe. Genau. Sehr gut, sehr gut. Ich übe schon den ganzen Tag. Oh. Ja, das ist wie morgens aufstehen. Der erste Schluck. Huch, da kommt Land. Oh, ein falscher Freund. Hier ist aber nett. So. Jetzt, wenn wir mal im Skript etwas weiter fortfahren. Ja, fort. Er fuhr fort und kam nie wieder. Mit CH auf der Seite Dry. Ja. Da ist ja fett gedruckt. Es klopft. Es klopft. Ja. Und ein Schaf betritt den Stall. Das liest ja der Gérard. Mhm. Und ich habe dann vor, er liest es zwar, er soll es auch lesen. Ja. Und das, bevor der Esel dann spricht, mal eben... es klopfen zu lassen. Du klopfst selber. Sozusagen als... Ich habe 8 verschiedene Türklopfer auf einer CD, aber du kannst auch selber klopfen. Das hier ist der... ultimative Stallklopfer. Original Hulsheimer Stalltürklopfer. Also heute im Regen an unserem Stall und habe an die Stalltür geklopft. Weil ich habe gedacht, das bin ich unserem Krippenspiel ja schuldig. Ja, das finde ich. Wenn, dann muss man auch ein Original Hulsheimer Stallklopfer. Aber sowas von. Und ich habe auch die Türe zugeschmissen. Ja. Das ist unglaublich hier. Und ich habe auch den Ochsen umfallen lassen. Ich werde bekloppt. So. Es tut mir leid, jetzt habe ich sie alle rausgefeuert. Aber ja, der ist schön. Passt. Jetzt geht's mir besser. Ja, ja. Dann müssen wir nicht lachen, wenn es gleich kommt. Doch. Das ist ja das Schlimme daran, doch. Ah, das ist schön. Ja, ich habe schon hier Sauerstoff stehen. Ja. Läuft. Der Wicht, ich dachte eben schon zu Klaus, der wichtige Knopf heute wird mit dem Mute-Button. Endlich normale Leute. Nur Mute. Mut. Hier wird nicht gemutet. Mach Dauerfeuer, Gérard. Ja, genau. Keine Feigheit hier. Und wenn's Töchterchen mitspricht, dann ist das halt so. Dann müssen wir mal gucken, wie wir die ins Krippenspiel einbauen. Papa? Ja, ich weiß nicht warum, aber ich freue mich jetzt schon auf den rappenden Sam, Alter. Ich auch, da bin ich schon gespannt. Da bin ich gespannt. Wir hatten ja am Samstag Bandprobe. Ja, ihr hattet Bandprobe? Ja, wir hatten Bandprobe und da haben wir das natürlich geprobt. Ich hatte am Samstag auch Bandprobe. Ja, live und wie heißt der Wirt nochmal? Alter Wirt. Alter Wirt. Bin ich hier richtig beim neuen König? Richtig beim neuen König? Sehr schön. Ja. Gut. So, jetzt brauchen wir nur, wann kommt denn das Schaf hier? Schäflein. Oh, das muss erst noch von der Wiese in Kapernaum hier angaloppieren. Du Schande. Das muss ich noch vom Schock erholen. Ja, jetzt haben wir extra Mandarinchen gekauft und Erdnüsse, damit hier ein bisschen Weihnachtsfeeling aufkommt. Och, wie süß. Und im Ofen schmirgelt die Gans. Aha. Nein, das ich nicht. Ich bin wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Wie immer. Das mit der Teleportation, da müssen wir schwerstens dran arbeiten. Allerdings. Ja. Allerdings. Ach, hervorragend. Wollen wir, sprechen wir Hochdeutsch oder so? Einfach so wie Küt, ne, oder? Das lässt sich ja nicht vermeiden, also, eigentlich, oder? Wenn man sich da jetzt noch doof verstellt, ist es ja auch nicht gut, ne? Hier ist aber nett. Einen schönen guten Abend, der Herr. Kann man auch scheiße machen. Ja. Das klingt doch scheiße. Ja, hier ist aber nett. Schönen guten Abend, der Herr. Ja, wir schauen mal, wie es wird. Ja. Ich fühlte mich sehr erinnert. Ja, der Frank fällt jetzt gleich vielleicht vom Stuhl. Ich werfe jetzt das Wort Sprechmotette in den Raum. Oh. Oh Gott, oh Gott. Warte mal, die habe ich hier. Was soll ich so holen? Hast du die noch? Ja, selbstverständlich. Ne, ehrlich, die Dias auch noch dazu? Auch die Dias habe ich noch dazu. Das müssten wir dann mal aufklären. Ich hab das konfisziert, damit das nirgendwo mehr Schaden anrichten kann. Das ist aus den Zeiten, wo wir nur 8 Lieder spielen konnten. Dann haben wir immer 1,5 Stunden Sprechmotette vorgelesen mit Dias. Oh, das war Lord's Party, haben wir dann vorgelesen. Lord's Party. Genau. Und wir hatten auch eine Sprechmotette zu Weihnachten. Hatten wir auch? Ja, genau. Für daheim? Wo dann die Stelle und der Krieg in Vietnam dann schon dreimal durchgestrichen war mit Afghanistan. Und ach so, Afghanistan, Irak. Sprechmotette mit Tradition. Ja. Für alle Zuhörer, die nicht wissen, was eine Sprechmotette genau ist, schlagen Sie nach bei Wikipedia. Vorgelesenes Wort mit Dias. Ich glaube, Dias wäre eher nachzuschlagen und bitte nicht Cameron Dias, weil das ist, die war nicht, definitiv nicht dabei. Oh, wie vermisse ich diese Dia-Abende bei meinem Opa, du. Hallo Sam. Moin. Moin. Moin, so viel Begeisterung direkt. Moin. Moin. So, wir haben ja schon mal ein bisschen uns warm gesprochen. Und du musst nachher Plöpp brüllen, hat der Frank gesagt. Alles klar. Da, wo Hashtag Plöpp steht, einfach Plöpp brüllen laut. Das ist die einzige Regieanweisung, die bis jetzt gekommen ist. Das probieren wir jetzt nochmal auf. Probier mal auf. Probier mal aus bei 3. 3. Blöp! Das habe ich mir so schön gar nicht vorgestellt. Ich hatte drauf gewartet, dass du erst den Vorsatz bringst. Auf 3. Bei 3 oder auf 3? Oha. Oha. 3. Blöp. Blöp. Ich sehe schon, das so klappt. Jetzt höre ich wieder etwas. Das wird ein Brüller. Ja, das ist, wenn man mit Profis arbeitet. Weil da klappt hört das. Ihr mich wieder? Hallo? Oder ja, ja, wir hören dich. Wir hören dich. Ne? Ja, ja. Ich habe nur eben nichts mehr hören können. Wieso? Ich weiß auch nicht. Hast du Ohren abgeschraubt? Nee, es ist ganz lautes Pfeifen auf einmal. Hier blöppt so ein Symbol auf, dass Updates vorhanden seien. Und in dem Moment war nichts mehr da. Da sollte man nichts drauf reagieren an der Stelle. Habe ich nun mal erst abgeschaltet. Genau, so sieht es aus. Ja. Ich habe aber auch den Verdacht, dass mein USB-Kabel hier an dem Xenix-Pult nicht so ganz schick ist. Einen schönen guten Abend nach Hamburg. Moin. Moin. So, dann habt ihr das auch gut geschafft nach Hamburg. Ja, das geht wie von alleine. Kann ihm das einer wegnehmen, bitte? Aber ich höre, die Bandmaschine läuft. Ja, und auch in der richtigen Geschwindigkeit. Das stimmt mich doch sehr fröhlich. Warte mal. Was, Sam, euch hat er in Hamburg da nicht erwischt, ne? Mit dem Überfluten, oder? Die Fluten? Nee, nee. Okay. Wir wohnen viel zu weit weg vom Wasser. Also okay. Wenn das Wasser hier hinkommt in den 5. Stock, dann haben wir ganz andere Themen. So. Dann kommt der Herr Noah wieder vorbei mit seinen große Teile Tieren. Von Niedersachsen nicht mehr da. So. Jetzt, was habe ich verpasst? Dass Niedersachsen nicht mehr da ist. Ach so, mach nichts. Hör ich nachher nach. Wieso ist Niedersachsen nicht mehr da? Wenn beim Sam Wassereinbruch ist im 5. Stock. Also ja, dann ist Niedersachsen weg. Genau. Sylt auch. Holland ja, auch. Genau. Ja, geil. Holland aber auch. Holland ist schon ab, mehr, sauber. Ja, Holland ist schon ab dem zweiten Stock weg. Ja, und ich brauche bis zum Strand nur nach Gummersbach fahren. Ach, genau. Wie gemütlich. Endlich mal einen Grund, nach Gummersbach zu fahren. Und dann paddel ich auf die Insel Hackenberg. Da steht ein großes Holzboot. Ja. Mit lauter Tieren drin. Mit lauter Tieren drin. So. Hat jeder was zu trinken auch? Ja. Dann meinst du gleich schon wieder leer. Ja, meins nämlich auch. Da müssen wir dann nochmal nachladen, bevor es losgeht. Ihr habt die Luftfeuchtigkeit zu niedrig in den Häusern. Genau. Verdunstet viel zu schnell. Schwer gearbeitet den ganzen Tag, da hat man Durst. Habe ich nicht und trotzdem habe ich Durst. Es sei dir gegönnt. Ja. Wunderbar. Gut, dann machen wir die Abfrage beim Sam noch. Warum liegt hier Stroh rum? Ist bekannt als Meme? Ja, natürlich. Ja, das ist. Also, Frank, du bist raus, du bist ja. Der Alte. Das darfst du dann hab später nachholen. Habe ich ja heute nachholen. Abend im Fortbildungskurs noch was zu tun. Ne? Also ja. Soll ich das aus dem Skript wieder streichen, den Satz? Ja, das streichen wir den Satz. Der passt auch nicht so in die Stimmung. Ist doch Weihnachten. Blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim. So, hier eine Kapitelmarke setzen. Da ist Oh Mann, warte, ich hole mir noch ein neues Augustiner. Bring mir eins mit. Ja, ich möchte auch eine Kapitelmarke setzen. Ja. Aber du darfst ja nur schauen. Ich darf es nur auf und zu machen. Du bist ja reingefallen. Es riecht auch noch nach Benzin, aber es brennt nicht mehr. Gott. Ich rauche nicht mehr, ich schnüffel jetzt. Ich schnüffel nochmal. Ich habe jetzt immer eine Tube Patex dabei. Ist ja jetzt wieder Adventszeit demnächst, dann ja. Kann man ja wieder Räuchermännchen anzünden mit Guluas-Tabak drin. Ah. Aha. Ach, da hängt er wieder die ganze Zeit an dem Erzgebirgengel. Ja, mein süßer Engel. Nee, Fenster zu, Mann. Die Rache aus dem Osten. Die drei Heiligen. Die drei Heiligen laufen nicht gescheit. Mach mal schneller. Ja, ich stelle noch 8 Kerzen drunter. Grillanzünder. Pimp my Krippenkarussell. Wie heißt dieser blöde Männersender, wo sie die Autos. Genau, da gibt es dann demnächst. D-Max, genau. Pimp my Krippenkarussell. Oh, was war das denn? Oh! Girard, ist dir was passiert? Ist doch nichts runtergefallen. Hast du die ganze Kiste raufgeholt? Der Girard hat die ganze Kiste raufgeholt. Und ja, so schwer wie der atmet, hat er die Kiste geholt. Hinter der Tür fallen. Ja, ich muss mir nochmal die Nase. Ich bin verschnupft. Ja, hau raus. Ich habe auch schon Nase geputzt vorhin. Frei atmen. Ich habe es ja schon versucht, mit Augustiner zu spülen, aber irgendwie. Boah, Sünde. Da kannst du aber was anderes für nehmen. Tabasco-Soße. Zwei Tropfen in jedes Nasenloch. Nase frei, Nase weg. Yo. Ja. Genau. Ich sehe schon, es läuft. Oh. Mm. Es perlt. Es perlt. Es pütschert über. Oh. Es pütschert über. Da, ja, er pütschert. Sehr gut. Große Anleihen bei kleinen Leuten oder so. Ne? Oder genau. Nee, kleine Anleihen oder bei großen Leuten. So rum, genau. Ja. Sam, an einer Stelle noch einen abweichenden Hinweis vom Skript. Ein Hinweis von der Regie? Hast du deinen Stift gezückt? Ja, ich habe das Skript digital. Ja. Nee, aber sag mal. Ich habe mir das schon gedacht. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der es ausgedruckt hat. Naja, ja, so sieht's aus. Nein, bist du nicht. Nein, Nein, ich hab's vor mir liegen. Hey, sehr gut. Also, die Leute Sam. Mit den schwachen Internetleitungen. Ja, klar. Genau. An der Stelle, wo der Ochse sagt, da hat sich dieser Augustiner, da steht ja im Skript so ein Plöpp, ne? Das erklären wir jetzt zum dritten Mal. Ja. Das lebt ja vom Wiederholen, ne? Ja. Wiederholung schult. Ich dachte, jetzt kommt wenigstens der Hinweis mit dem Klopfen. Ach so, nee. Ja. Das sieht er kommt dann. Ja, das muss er ja nicht. Das sieht Hoppala. Er dann. Genau. An der Stelle, Sam, da sagt nicht der Ochse plöpp und danach der Esel, sondern abweichend zum Skript sagen wir an der Stelle alle gleichzeitig plöpp oder wir rufen es besser gesagt so. Mhm. Ja? Der Rufer in der Wüste. Sollen wir das nochmal proben? Nochmal? Ja, komm. Das ist so schön. Das proben wir jetzt nochmal. Okay. Da hat sich dieser Augustiner plöpp. An dieser Stelle unterbrechen wir. Hey Girard, dein Einsatz. Ja, wir sind noch gar nicht so weit. Ich wollte doch nur der Plöpp über. Ach so. Ah. So. Ja gut, ich habe. Ich wusste nicht, dass ich dran bin. Ich hatte ja aus dem Off, habe ich ja schon weggestrichen. Konnte nicht mehr lesen. Aus dem, ja, das steht doch eigentlich aus dem Ofen. Aus dem Ofen. Aus dem Ofen schreit die Gans. Fass mich nicht an. Die Füße. Die Füße an. Yeah. Gut. Dann versuchen wir mal die erste Runde, oder? Genau. Wenn wir jetzt in der nächsten halben Stunde die erste Seite schaffen, sind wir schon gut. Sind wir gut. Ich habe nichts mehr vor. Ich habe nichts mehr vor. Gut. So. Meine muss noch mal anfeuchten hier. Feuchte mal an, was auch immer, und dann hau rein. Die Typen da stören. Ein Krippenspiel. Wir befinden uns in einem Stall in Bethlehem, irgendwann vor über 2000 Jahren. Es ist schon spät am Abend. Im Stall brennt allen Brandschutzvorschriften zum Trotz eine Öllampe und beleuchtet die Szenerie spärlich. Inmitten von Heu und Stroh ist eine Futterkrippe zu sehen. Im Lichtschall besagter Öllampe ist eine Krippe zu sehen und im Halbdunkeln steht ein braun-weiß gefleckter Ochse, der relaxt vor sich hin wiederkäut, als sich plötzlich die Stalltüre öffnet und ein zottiger grauer Esel die Zähne betritt. Oh, hier ist aber nett. Einen schönen guten Abend, der Herr. Nanu, was, woher kommst du denn noch zu so später Stunde und was willst denn du hier? Ey, Alter, ist ja geil. Sowas nenne ich mal Gastfreundschaft. Ich trotte hier rein und bekomme schon gleich das Du angeboten, ist ja der Hammer. Naja, ganz so war das ja nicht gemeint. Ist auch egal. Immerhin habe ich es bis hierhin geschafft. War ein weiter Weg von Nazareth. Du willst mir jetzt erzählen, du reist ganz alleine? Nein, selbstverständlich nicht. Ich bin hier mit einem gewissen Josef und seiner Frau Maria, die Volkszählung, du weißt. Oh, klar, das hat sich herumgesprochen. Da hat sich dieser Augustiner plöpp. An dieser Stelle unterbrechen wir das Krippenspiel für ein Product Placement der Augustiner Brauerei München. Augustiner Hell. Oh. Entschuldigung, warte, Augustus, ja genau, Augustus heißt er. Naja, der hat sich da was einfallen lassen. Man kann nur mit dem Kopf schütteln. Menschen eben. Und wieder mal geht es um Kohle. Steuerlisten. Oh Mann, was der Datenschutz wohl dazu sagt. Keine Ahnung. Jedenfalls wir drei, beziehungsweise vier, mussten deshalb hier hinlatschen und Josef hielt es für eine gute Idee, mich von Jakob Sixt auszuborgen, damit Maria es auch bis hier schafft. Die ganze Zeit hatte ich die auf dem Buckel und das Mädchen hat vielleicht einen spitzen Hintern. Und dann auch noch schwanger. Nee, wenn das rum ist hier, dann muss ich erstmal zum Osteopathen. Wo sind denn die eigentlich? Ja, der Josef versucht hier ein Zimmer klar zu machen bei dem Wirt. No way. War schön, dich kennengelernt zu haben. Hier wird ihr nicht bleiben. Nix mehr frei, weiß ich schon. Warte mal, da kommt wer. Die Türe öffnet sich. Maria und Josef betreten den Stall und setzen sich bei der Krippe hin und öffnen ihr Gepäck, um ein Nachtlager aufzubauen. Josef macht sich direkt ans Werk. Och nö, ist nicht deren Ernst. Die wollen doch nicht ernsthaft. Ey, ich war hier so schön am Chillen. Und dann kommst erst du hier rein, du Esel. Und jetzt noch die da. Ich hab immer gesagt, kein Fell, keine Unterkunft. Und die haben definitiv kein Fell. Och doch, bitte. Ich kann schon jede Bandscheibe zählen. Na denn. Aber nur für eine Nacht. Der Typ da, wie hieß der noch? Josef. Der ist aber ein Pro im Umgang mit Werkzeug. Jo, der ist Zimmermann, der kann das. Na, die sollen mal schön auf ihrer Seite bleiben. Echt, ey. Und dann noch schwanger. So jung und dann noch schwanger. Zustände sind das wie beim... Ja, und es soll nicht mal von ihm sein. Eigentlich hätte er die in die Wüste schicken können. Hat er aber nicht. Find ich ja hoch anständig, dass er so trotzdem geheiratet hat. Die Story, die war schon ein bisschen strange, das kann ich dir sagen. So Schwangerschaft und Sohn angeblich von Gott. Der Vater, na, wer weiß. Hey, still mal. Was denn nun? Die wird doch nicht. Oh, die wird doch nicht. Oh, so eine Sauerei. Und das in meinem Stall. Oh, das scheint auch nicht unbedingt Josefs Fachgebiet zu sein. Aber immerhin ist alles dran. Ein männliches Junges, wenn ich das richtig weiß. Och nö, ich fasse es nicht. Und jetzt macht das Junge auch noch Radau. Hier war alles so friedlich. Ich hatte mich so schön eingerichtet. Und jetzt kommen die und machen alles durcheinander. Ja, wenn sie klein sind sie laut und wenn sie groß sind sie schwer. Aber Alter, was soll ich denn sagen? Ich war so schön bei meinem Herrn angebunden, da wusste man, wo man dran ist. Okay, man hat sich halt dran gewöhnt, aber kaum bekommt man es mit der Familie da zu tun, da muss man von hier nach da und immer irgendwo fremde Leute treffen. Echt, mein Leben hätte ich mir auch anders vorgestellt. Es klopft und ein Schlaf. So, nochmal. Es klopft und ein Schaf betritt den Stall. Na, mein Gutster, erwartest du noch mehr Gäste? Unglaublich. Jetzt kommt auch noch das Pack aus dem Vorstadtviertel hier angeeiert. Ganz dubiose Typen sind das. Das ist schon gut so, dass die weit weg wohnen. Ansichten haben die? Ne. Hey, du da! Du hast dich wohl verlaufen. Mach, dass du weiterkommst. Nee, passt schon. Ich bin hier genau richtig. Glaub ich nicht. Doch. Ich handel auf höherem Befehl. Die Hirten und wir Schafe waren vor der Stadt auf der Weide. Ich meine, da habe ich dich auch schon mal gesehen. Ja, jedenfalls, wir lagen da so friedlich beim Feuer, als plötzlich die Mega-Lightshow startet und so eine krasse Band oder Chor oder was er auch war, da ist auch voll abgegangen und dann war hier so, weißt du, so, hey, ihr, bloß kein Schiss, ey, der Retter heute geboren ist, ja, in der Davidstadt im Stall findet ihr ihn auf jeden Fall. In der Krippe, wer hätt's gedacht, tatsächlich ist heute heilige Nacht der World. Ja. Und nun sind wir hier angekommen und wollten mal nach dem Kind sehen. Das ist wohl sowas wie Nachfahre des großen König David ist. Die Hirten kommen auch noch und ich hab auch schon hier ich den... Ich fass es nicht! Na gut, wurde zwar auch Zeit, das mit dem Retter und so, aber nun muss auch mal gut sein mit Geburtstagsparty. Das ist mein Stall und ich bin müde und alt und überhaupt. So viele Leute, da fehlt ja nur noch... Es klopft noch einmal. Ein Kamel steckt den Kopf durch die Tür und fragt: Bin ich hier richtig beim neuen König? Oh, so kann ich nicht arbeiten. Ich bin in meinem Wohnwagen. Na dann, stille Nacht. So, danke dir, Herr. Ja. First Shot. Endlich mal mit Profis arbeiten. Ein First Shot. Ja. Oft genug gelesen die letzten Tage. Sehr gut. Sauber, Jungs. Ey. Gut, ha. Darauf ein Dijardin. Ja, ich nehme auch so zwei. Gut. Dann habe ich was zum Tun. Moin, dann schnibbel ich da ein bisschen dran rum. Ja, genau. Ich habe noch ein Intro dafür. Das hast du jetzt nicht auf deinem Soundboard, oder? Nee. Doch, spiel mal ab. Ja, ich versuch mal was. Wenn du das hinkriegst. Ja, dann wisst ihr, wie das eingeläutet wird. Ich versuche jetzt mal direkt aus Telegram was zu spielen. Ja, und dann habe ich noch eine Idee, was wir noch machen können gleich. Was ist denn das Intro? Das Ho-Ho-Ho? Nee, das andere. Also, abbrechen. Dann so. Es klappt. So, und ungefähr ab da schneide ich dann die Anmoderation vom Gérard rein. Ho, ho, ho, ho, Merry Christmas, everyone. Ja. Was ich noch für einen Vorschlag hätte, dass wir jetzt noch kurz hinten dran Folgendes machen. Ich würde das öffnen mit dem schönen Satz: Die Rollen und ihre Darsteller. Mhm. Und dann sagt der Frank als Ochse Frank Backhaus. Dann sage ich als Esel Klaus Backhaus. Dann sagt der Sepp als Schaf Sepp Backhaus. Und dann sagt der Gérard als Erzähler Gérard Sassé. Ja, das kriegen wir noch hin, oder? Dann schneide ich da noch hinten drauf. Ja, das sollte jetzt kein Problem sein, dass das gerade so reibungslos geklappt hat. Du weißt, es ist immer die letzte Schraube. Ja, okay. Also, nochmal kurz mal Ruhe und dann geht's los. Die Rollen und ihre Darsteller. Als Ochse Frank Backhaus. Als Esel Klaus Backhaus. Als Schaf Sam Backhaus. Und als Erzähler Gérard Sassé. Wunderbar. So, dann schneiden wir das noch dahinter. Und dann kannst du die Frage stellen, welcher Name passt da nicht rein? Genau, was passt nicht in die Reihe? Der Esel? Als passt nicht in die Reihe. Ja, gut, cool. Dann schneide ich das und dahinter kommt dann das Ho, ho, ho, ho, ho, schöne Weihnachten oder so. Ne? Genau. Ja, genau. Ach, herrlich. Dann sind wir raus und wir verzichten ausdrücklich darauf, uns vorzustellen, wer wir sind. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht an der Stelle. Das ist spätestens nachdem die Rollen erzählt wurden. Ja, spätestens dann müsste eigentlich klar sein. Stellt sich wahrscheinlich nur die Frage, ist es der Raucherbalkon oder der Backhauscast? Ja, gut. Aber bei dem Niveau ist es natürlich der Backhauscast. Es kann nur so sein. Ah, schön. Wunderbar. Hervorragend. Jetzt habe ich mir extra 4 Bier kalt gestellt, weil ich dachte, das dauert hier. Ja, wir können sollen wir noch von vorne anfangen? Ja, oder ich hole die Sprechmotette eben noch aus. Oh ja, bitte. Das wäre so toll. Und mail die mal eben rum. Du könntest ja 2, 3 Sätze mal draus zitieren, schnell. Ich guck mal eben, wo ich sie habe. Dass wir wissen, worum es geht. Kennst du die noch, Sam? Nee. Sprechmotette. Der Pausenfüller für die ersten Zeitpunkte-Konzerte. So, wir haben alle 8 Lieder gespielt. Was machen wir mit der restlichen Stunde? Und dann kam Fatih mit der Sprechmotette und den Dias. Wir werden es gleich hören. Und gucken, ob der junge Mann sein Archiv in Ordnung hat. Ich trinke erstmal einen Schluck und sage ganz herzlichen Dank schon mal an den Gérard. Ich habe zu danken. Dass du uns hier so tatkräftig unterstützt. Warum liegt hier eigentlich Strom? Warum liegt hier eigentlich Strom? Das hätte ich doch so gern untergebracht. Verdammt. Und der Sam hat cool gerappt. Das fand ich echt geil. Ja. Vor allem das Schaf mit dem nordischen Akzent fand ich mega. Ja. Das ist, als man nicht die Mute-Taste drücken musste, hier bist du mir nicht mehr. Ja, so dauerhaft. Ich habe tatsächlich zwei Ausgaben des Werkbuch für die missionarische Jugendarbeit erschienen beim Verlag Wort im Bild. Und es gibt hier zwei Sprechmotetten, die für die Band damals herausgearbeitet wurden. Die eine ist überschrieben mit Weihnachten. Sprechmotette für 5 Personen. Man muss dazu sagen, wir waren ein Trio. Ja. Aber wir hatten ja noch nie Probleme, irgendwie mehrere Leute zu synchronisieren. Was sagst du da? So. Ich versuch's mal möglichst originalgetreu. Es war ein Ball. So fangen alle schlechten Weihnachtsmärchen an. Es war ein Ball. Das klingt nach gestern oder gar vorgestern. Es war ein Ball. Aber man muss dazu sagen, ich hatte... Ja, bitte, mach selber. Ich hatte eine ganz böse Polypenerkrankung, da ging das nicht anders. Ja, ich hatte die nicht und bin Nase trotzdem voll. Mit operiert worden, weil zweimal war billiger wie einmal. Genau. Ja. Da. Und dann kam das Rollmännchen. Ja. Ich dachte, weil doppelt hält besser. Da ist doch mit Chloroform ist da noch Dinges gemacht worden hier. Eine Äther. Äther, genau. So eine Maske. Ja. Tropf, Zähmer rückwärts sich. Von wo? Zähmer bis 10. 1. Ja. 10. Nein, bis oder auf 10. Nein, egal. Ah. Ja, aber danach gab es Eis. Und danach gab es Eis in rauen Jede Menge. Eis. Und dass keiner Eis. Hungern muss. Und dass der Krieg in Vietnam durchgestrichen, Afghanistan drunter geschrieben. Durchgestrichen. Kosovo durchgestrichen. Von den Zeitungen erfunden wurde. Und jeder sich freut. Ja. Und dann gibt's noch eine Sprechmotette Angst. Sprechmotette für 4 Personen. Oh, jetzt haben wir Angst. Und da gibt's tatsächlich, da steht so KLHW. Oh, da habe ich gar nicht mitgesprochen. Habt ihr das? Nee. Es hat nur Fatih und ich haben Angst gehabt damals. Dann habe ich Dias weitergeschaltet an der Stelle. Genau. Und hast du nicht auch noch Orgel gespielt zwischendurch? Oh ja. Komm, hab keine Angst. Genau. Geh nicht fort. Fahr nicht fort. Ja, das sind die tiefen Abgründe unserer Kindheit. Wir haben es trotzdem überlebt. Ja. Folgen Sie uns auch auf Twitter unter dem Hashtag neulich in der Backhaus-WhatsApp-Gruppe. Genau. Oh ja, wo ein Bild haben wir noch. Dann muss ich noch mal durch die Dias gucken. Gut, durch die Dias. Nein, das sind Farbbildfotos. Matthias schaut Dias. Genau. So Buenos Dias. Buenos Dias. Gut, bevor das hier noch weiter absinkt. Autsch! An dieser Stelle verlassen wir die Aufzeichnung des Directors Cut für das Krippenspiel. Die Typen nerven hier rum oder wie es Dingen auch immer hieß und verabschieden uns für heute vom Backhauscast. Servus!